Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan. Tachi sagt und herzlich willkommen zur 59. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast aus Berlin. Und hier ist der Mann, der beim Drücken auf die ESC-Taste auf seiner Tastatur eigentlich immer Musik erwartet. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir an den digitalen Empfangsgeräten, weil da komme ich schon stolpern. Dabei habe ich noch gar keinen getrunken. Ja, hallöchen. Stefan macht mich mit seinem Berliner Dialekt nur völlig aus fertig. Bringt mich völlig aus dem Konzept. Icke? Ja. Ja, hallo da draußen, auch von mir, wie gesagt, wir haben heute den 20. Mai 2021 und zur Datumsüberprüfung ebenfalls mit dabei ist Marc. Hallo Marc. Ja, hallo, grüß euch. Ja, Taschen. Na? Taschen, hi Marc. Ich begrüße unsere Zuhörer aus Österreich und aus der Schweiz. Das vergessen wir sonst immer, aber wir sind ja ein deutschsprachiger Podcast. Deswegen, wir wollen die Leute mal nicht ausschließen. Freue mich sehr, mit euch heute wieder dabei zu sein. Und der 20. Mai, den René genannt hat, ist natürlich das Aufnahmedatum. Wann wir ausgestrahlt werden, weiß ich nicht. Für sowas ist Stefan zuständig. Das Ausstrahlungsdatum ist der Pfingstmontag, der 24. Mai 2021. Haben wir das auch geklärt. Alles schön. Ja. Wenn ich schon dabei bin, möchte ich ganz gerne Geburtstagsgrüße loswerden an meinen lieben Freund P.S. aus B bei P an der S. Derjenige weiß schon, wer gemeint ist. Alles Gute zum 51. Okay. Geburtstag. Ich habe gerade eben mit ihm telefoniert und habe ihm gesagt, du pass auf, meine Geburtstagswünsche hier per Telefon muss ich jetzt leider schon frühzeitig beenden, weil ich habe gleich Aufnahme für unseren Podcast. Er sagt, Podcast. Ich habe das Wort schon tausendmal gehört, aber was genau das ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Also da habe ich noch einen Termin. Ich werde den jungen Mann demnächst unter unsere Fittiche nehmen und werde ihn mal an das neue Medium heranführen. Seid gewappnet. Ihm eine Schulung geben. Da möchte ich die Chance auch nutzen und auch Geburtstagsgrüße loswerden an alle Mai-Kinder. Ein ganz herzliches Glückwunsch zum Geburtstag von uns. Hier im Podcast, euch brauchen wir ja nicht erklären, wie so ein Podcast konsumiert wird. Das habt ihr offenbar schon hinbekommen. Ja, also schön, dass ihr dabei seid. Und auch die Nicht-Geburtstagskinder, schön, dass ihr dabei seid und die nächsten 50 oder 60 Minuten mit uns verbringt. Genau, also auch an V aus B herzliche Glückwünsche zum Geburtstag. Ja, dann noch von mir an S aus N, an der L auch alles Gute. Und alle, die wir lange nicht gesehen haben, frohes Neues. Ach, da haben wir es wieder, ja. Ne? Ja, kurze Frage in die Runde, also an euch beide. Habt ihr denn die Anspielung in der Einleitung verstanden? Nicht wirklich. Nee, müsstest du nochmal wiederholen. Eieiei. ESC und Musik. Ach so, ja, das habe ich verstanden. Ach. Na, Mensch. Entschuldigung, so dann muss ich noch nachträglich Stefan Knaller. Weiter so. Die Ralf-Siegel-Show. Die Ralf-Siegel-Show. Er ist doch am Wochenende. Es heißt, wir wissen noch nicht, was passiert ist, ihr aber schon. Möglicherweise. Neulich war das erste Halbfinale. Ist jetzt am Wochenende schon das Finale? Ja. Ja. Nicht, dass es mich interessierte, aber Naja, aber es passt ja so ein bisschen zu unserem ein Thema heute, wo wir gleich zu sprechen kommen. Aber ich kann mich erinnern, so die letzten Jahre, der ESC war immer so ein Event, wo man abends bei Freunden war und den ganzen Abend das geguckt hat. Bis zum bitteren Ende. Weil das ist super unterhaltsam. Man muss ja da nicht so genau hingucken. Man quatscht, ja, ist ein lockerer Abend. Ist jetzt nicht so, als wenn man einen Film guckt, sondern man unterhält sich. Und wenn dann der deutsche Song kommt, dann passt man auf und so weiter, macht Videotext, Untertitel an und singt mit und sowas alles. Es ist schön, dass du sagst, man muss da nicht so hinschauen, aber man hört ja dummerweise dann doch hin. Und aber das ist ja gar nicht verkehrt. Nicht bei allen. Ich fürchte, mein Musikgeschmack ist diesbezüglich etwas alternativer. Ja. Ab von der Musik habe ich ganz gute Erinnerungen an den ESC, weil ich habe vor so ziemlich genau 18 Jahren zum ESC, also zum Eurovision Song Contest, aufgehört mit Rauchen. Na, siehste. Wegen dem ESC? Nee, zum ESC. Nee, es war die letzte Zigarette, die ich quasi da geraucht habe an dem Abend, wo der Eurovision Song Contest war. Nicht wegen dem Eurovision Song Contest. Und wer hat gewonnen an dem Abend? War Zufall. Ich habe keine Ahnung. Ich war gerade den nullten Tag Nichtraucher. Ich war so nervös wegen anderen Dingen. Genau. Ja. Naja, wir wollen ja nicht jetzt hier die ganze Zeit über den ESC reden, aber gebt doch mal einen Tipp ab. Wer hat möglicherweise gewonnen? Mal sehen, ob er recht hat. Wer macht denn mit? Sag einfach irgendein Land. Schweden. Schweden. Okay, machen die überhaupt mit? ich google das mal kurz. Ich habe, apropos, dann sag ich Australien. Ja, natürlich machen die mit. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, für alle jüngeren Leute, nicht wundern, wenn wir vom ESC reden und Australien dabei ist. Die sind aber im ersten Halbfinale ausgeschieden. Das kann man jetzt schon sagen. Und, aber die machen natürlich mit. Habe ich das richtig gehört? Die haben mitgemacht, aber quasi außer Konkurrenz? Was sollte das denn? Das weiß ich. Keine Ahnung. Die hatten doch so ein Trommeln gespielt. Spaß an der Freunde. Naja, weiß ich nicht. Aber das ist so, ich vergleiche das mal mit Sportarten, wo es Wettbewerbe gibt, wo man per Wildcard reinkommt und nicht per sportlicher Qualifikation. Ja, deswegen heißt das auch Eurovision Song Contest, weil dann Australien mal sich reinwählen darf. Richtig. Gott. Australien hospitiert nur. Okay, also René sagt Schweden. Was sagt Marc? Australien. Nee, die sind ja rausgeflogen im Halbfinale. Ach, die kommen bestimmt wieder rein. Dieter Bohlen zieht im Hintergrund die Fäden, so wie bei DSDS. Die kommen bestimmt nochmal rein. Ich glaube daran. Wer singt denn aus Deutschland? Nicole wird's ja nicht sein. dann also sind's die anderen. Die Niederlande verteidigen ihren Titel. Weil es findet ja in Rotterdam statt. Okay. Und damit läuft ja im Fußball schaffen. Bei denen nicht so gut. Da wird's ja wohl musikalisch, vielleicht sind sie da besser unterwegs. Genau. Aber gerade gutes Stichwort, letzte Anmerkung zu dem Thema. Wer singt denn für Deutschland? Ja, ganz genau. Kein blassen Schimmer und das ist auch gut so. Und das ist Jendrik mit I Don't Feel Hate. Ah ja. Ich habe diesen Song tatsächlich mal gehört, so 10 Sekunden, also haben sie im Radio mal angespielt und ich dachte nur so, Heimatland. Boah. Ich glaube, ich enthalte mich jedes weitere Kommentars. Ich würde mir das, ich werde diesen Song mal musikalisch betrachten. I don't love hate? I don't feel hate. Ach so, I don't feel hate, okay. Ist ja ein gutes deutsches Volkslied. Genau. Dann schauen wir mal. Wir werden in der nächsten Folge darüber sprechen, wie mir dieser Song gefallen hat. Naja. Sagen wir nochmal sicherheitshalber den Interpreten, weil nicht, dass dieser Song schon so oft von anderen gesungen wurde. Ich habe den doch jetzt einmal gesagt. Hast du dir den nicht gemerkt? Nein, habe ich ehrlich gesagt nicht. Peter Podolski? Jendrik heißt er. Jendrik und Vorname? Jendrik heißt er. Hat er keinen Vornamen? Als Jendrik. Jendrik, also ganz ehrlich, oder Jendrik der Titel geht ja schon nicht Deutscher, aber der Name, der toppt das noch, Jendrik. Ja, ich verstehe übrigens auch nicht, warum man beim ESC nicht in der eigenen Sprache singt. Das wäre viel schöner. Das finde ich auch schöner. In der Heimatsprache. Und vielleicht auch noch ein bisschen so mit dem kulturellen Singsang, ne? Also im Deutschen schön abgehakt, schön stramm. Die alte deutsche Band der Hamburger Schule namens Tokotronic sang seinerzeit schon. Und ihr wisst, ich rede von bestimmten Dingen. Über Sex kann man nur auf Englisch singen. Ich denke, das eine oder andere Lied in einer fremden Sprache geht einfach nicht so gut ins Ohr, international gesehen. Ja, aber also, was ist denn der Sinn von dem Eurovision Song Contest und dass der durch verschiedene Länder vertreten wird? Müssen denn die Interpreten aus dem Land kommen oder muss der Songschreiber aus dem Land kommen oder ist es eigentlich nur, wir könnten noch afrikanische Volksmusik als Deutschland ins Rennen schicken? Ich denke, das könnten wir, aber ich weiß es nicht. Schade eigentlich. Wir wollen das. Also vielleicht. Schade, dass es nicht so ist, wie man sich das immer alles denkt. Ja. Aber René, das kannst du ja gerne mal recherchieren für die nächste Ausgabe. Um Gottes Willen, René, tut's nicht, berichten. Weil ich habe gehört, das Regelwerk zum Eurovision Song Contest soll zwischen 200 und 300 Seiten stark sein. Ja, da denkt sich ja auch jedes Jahr einer was Neues aus, ne? Ja, so wie Formel 1. Ja. Uiuiui. Naja, da haben wir aber eine Tür aufgemacht. Formel 1, also das deutsche Team in der Formel 1 kommt ja auch nicht aus Italien. Genau, deswegen heißt es ja auch Formel 1. Nein, ist ein deutsches Ferrari. Ferrari war doch mal das deutsche Team, oder? Nein. Michael Schumacher? Ja, gut, der ist der Fahrer. Der fährt für diesen Rennstall. Pur. Da fahren keine Länder gegeneinander, nee. Ach, ich finde sowieso, dass Länder sollten nicht im Wettbewerb zueinander stehen. So ist es. Mhm. Na, machen wir da mal jetzt keine Dann machen wir da jetzt mal eine Riesendiskussion draus. Wir machen einen Haken, Check, Bling. Marc macht bitte so ein Bling-Geräusch. Nee, Marc macht jetzt einen Haken ran. Marc, bitte. Haken? Oder wie Stefan möchte, Bling? Ich sollte doch ein Bling-Geräusch machen. Das hätte ich nicht besser machen können. Bling. Das hätte ich nicht besser machen können. Ja. Ja. René hat was Cooles entdeckt, würde ich sagen, ne? Da können wir mal drüber reden. Ja. Oder, Marc? Naja, ich dachte, wir wären immer noch bei Liedgut. Und da dachte ich, da kommen wir mal zum Titel unserer Sendung. Der lautet diesmal. Dann machen wir das so rum. Gerne. Türen auf. Und das ist eine Überleitung vom Eurovision Song Contest zu altem deutschen, gutem alten deutschen Liedgut. Wir erinnern uns an ein Lied von Kurt Weil aus dem Jahre 1925. Das passt ein bisschen zu unserem Titel Türen uff. Warum die Sendung so heißt, werdet ihr im Laufe natürlich erfahren. Jedenfalls ist von Kurt Weil das Klopslied. Und ich singe das jetzt nicht, aber ich finde, man kann das auch gern so als Gedicht vortragen. Und das würde ich hier mal tun. In Sächsisch? Achtung, nein, noch ganz kurz. Hier möchte ich auf den Berlin-Bezug hinweisen. Ja, genau. Ich sitze da und esse Klops, auf immer Klops. Ich kicke, staune, wundere mir, auf einmal geht sie auf die Tür. Nanu, denk ich. Ich denk, Nanu, jetzt ist sie auf, erst war sie zu. Ich gehe raus und kicke, und wer steht draußen? Icke. So weit sehr, das Klopslied von Kurt Weil. Damit hast du deinen Gedichtvortrag heute auch untergebracht. Ja. Mir hat es sehr gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Mir auch. Hat wahrscheinlich viele wieder dran erinnert, weil ich glaube, viele Berliner kennen das, vielleicht nicht vollständig. Aber die ein oder andere Zeile ist, glaube ich, jedem geläufig. Und jetzt haben wir es in meinem Zusammenhang gehört, weil es wird immer gerätselt, wie dieses Ding geht. Selbst ich als Berliner, der das ganz gut kennt, kann das immer nicht so greifen. Aber jetzt haben wir es nochmal in die Erinnerung geholt. Gibt's da nicht noch andere, sowas wie Icke, Dette, Kieke mal? Nein, das sind ja so. Irgendwie, ich bin ein Berliner, wie geht denn das weiter? Erzähl mal. Hast du das auch so ein Spruch? Das haben wir leider nicht recherchiert. Ja, na klar, Icke, Dette, Kieke mal, das waren so die, das war Berliner Tick, Trick und Track. Also ich glaube nicht, dass das zu einem Lied gehört, aber ich weiß es nicht. Okay, das hört sich an wie goldene 20er Berliner Eckstraßenjargon. Gummihüpfseil-Sprüche. Ja. Naja, aber wir waren ja gerade bei Klops. Genau, da kommen wir jetzt zu dem, was René entdeckt hat. Ja. Ich bin gespannt. Oh, da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Klops. Euch, liebe Hörer, auch, hoffentlich. Und das Spargelthema. Wenn René jetzt sagt, genau. Nein, es geht nicht nur um Spargel, es geht um Burger. Ja. Ein fettiger Riesenburger. Nachdem hier der Spargel, das Spargelbier so richtig, richtig gut angekommen ist, zumindest unter uns dreien, also wir sagen mal so, einer von dreien, dem wird dabei nicht schlecht, bei dem wir danken an Spargelbier. Dieser eine, damit wir uns, Marc, ich schütze uns beide mal, ist ja, nicht wir. Nicht wir sind derjenige, der Spargelbier liebt. Und ich habe was entdeckt für Stefan, was er zu seinem Spargelbier genießen kann, nämlich den Spargelburger von McDonald's. Und muss gleich dazu sagen, wir bekommen den jetzt nicht kostenlos hier und erwähnen ihn deswegen. Ich fand ihn einfach wir so absurd. Wir würden ihn auch nicht annehmen. Talene essen, ja. Kram. Doch, einmal Spargelburger ohne Spargel, bitte. Ja, genau. Ihr müsst bei McDonald's dann bestellen, das Ding unter dem Namen Big Spargel Hollandaise. Jam, jam, jam, jam, jam. Da würde ich aber sagen, lass das Brötchen bitte weg. Und auf den Teller setzen. Spargel. Genau. Bringen Sie mir Spargel, mach ein bisschen Bier auf und noch ein bisschen Brötchen ringsrum. Was war eigentlich der absurdeste Burger, den McDonald's je im Angebot hatte? Der soeben genannte. Meinst du, es ist so ein interner Wettbewerb bei McDonald's, dass sie sagen, komm, lass uns mal den absurdesten Burger machen? Ja, genau. Wie arbeitet die Marketingabteilung bei McDonald's? Die sitzen da morgens zusammen im Daily Meeting und sagen, was können wir jetzt erfinden? Was für ein Produkt brauchen wir noch? Tja. Ja. Da sagt einer, ich habe gestern Spargelbier getrunken. Wie wär's denn mit dem Spargelburger? Das könnte so abgelaufen sein. Hab's leider nicht gefunden auf Anhieb im Internet. Ich mag's mir kaum vorstellen. Vielleicht wisst ihr ja oder kennt ihr einen noch abstruseren Burger als den Spargelburger. Bevor wir euch aber sagen, wie ihr uns das mitteilen könnt, mir fällt gerade noch einer ein. Aus meiner Familie war mal jemand bei McDonald's gewesen und hat den McAsia haben wollen. Vielleicht erinnert ihr euch an den McAsia. McAsia? Ja, also den gab es bestimmt mit, wie heißen die, Sojasprossen und Fisch dazwischen oder so. Glasnudelburger. Auf jeden Fall. So ein Barbie-Goreng zwischen zwei Brötchen helfen. Genau, auf jeden Fall bestellte er den bei McDonald's den McAsia. Daraufhin sagte die Verkäuferin, den was? Na, den McAsia. Und da meinte sie so, ach, den McAsia meinen sie. Und da sagte er, ja, und dann geben sie mir bitte noch Kartoffelstäbchen und einen Käseburger dazu. Sehr schön. Wir sind hier in Deutschland. Gut gekontert. Ja. Genau, achso, und wenn ihr den Spargelburger schon mal gegessen habt oder noch strangeren Burger kennt als den, wie heißt der, Big Spargel Super Taste oder so? Hollandaise, achso. Dann nehmt doch unbedingt Kontakt mit uns auf und berichtet uns von eurem Ergebnis. Gern auch in Audioform. Ich würde mich auch für den Röpser nach dem Burger interessieren. Genau, und um euch zu motivieren, wenn ihr uns das schreibt, kriegt einer von euch von mir diesen Spargelburger spendiert. Oh. Donnerwetter. Hä, dann hat man den ja zweimal gehabt. Macht doch nichts. Na, ist doch lecker. Kann man zweimal genießen. Dann hoffe ich jetzt sehr, dass sich keiner meldet, der sagt, ja, ich hatte den, ich musste mich hemmungslos übergeben. Mats ab. Irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter podcast.juba.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. So, alles klar. Dann wisst ihr jetzt, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Eine Sache habe ich am Anfang gedacht, hätten wir eigentlich mal erwähnen müssen. Die Standard- oder die regelmäßigen Hörer unter euch, die werden wahrscheinlich letzte Woche komplett ausgeflippt sein, weil am Montag überraschenderweise eine Podcast-Folge rausgekommen ist und wir erzählen ja seit 50 Folgen, dass ihr immer zwei Wochen schön brav warten sollt. Na René, du erzählst immer, dass wir jede Woche erscheinen. Das ja, hast du dir jetzt abgegeben. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ich war auch mit der Aufzeichnung ein bisschen durcheinander, deswegen saß ich ja letzte Woche auch allein da und habe die Aufzeichnung allein gemacht. Denn mich hat das Thema einfach nicht losgelassen mit diesem Microsoft-Scam und ja, ich dachte, ihr müsst dieses Telefonat einfach mal hören. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, zieht es euch rein. Stefan als Scammer. Denn das Telefonat war in Englisch. Das heißt, die deutsche Spur kam von Stefan. Und so absurd, wie das Telefonat in der deutschen Übersetzung klingt, man hört es ja im Hintergrund, so absurd war es tatsächlich auch in englischer Sprache. Also wir haben da nichts verfälscht. What do you see on your Tastatur? Ja, leider lost in translation. Da waren ein paar lustige Sachen mit bei. Die hätte man sich im Original anhören müssen. Genau. What do you see on your Tastatur? Do you have your computer eingeschaltet? No. Ja. Warum rufen Sie mich nicht auf Deutsch an, weil Sie die deutsche Microsoft-Hotline sind? Ja, also alles so eine Klopse. Da haben wir es wieder. Deswegen Tür auf für diese Sonderausgabe vom Podcast. Bei mir Klops, als ich den am Telefon hatte, den Klops. Tür auf, aber gleich René, wieder dann, zu. Ja, pass auf, René, wenn er nochmal anruft, bringst du dieses Gedicht? Ja, nee, ich habe jetzt schon eine andere Idee. Es ist wohl so, dass eine andere Methode von denen ist, nicht anzurufen, sondern dass du auf einer Webseite so ein Werbefenster hochgeploppt kommt und da steht, oh, ihr Rechner ist gefährdet, ja, rufen Sie uns an. Ich werde mich mal auf die Suche nach so einer Nummer begeben. Eine Hamburger Nummer ist das. Ist das? Da werde ich definitiv mal anrufen, weil da sind die sogar in Deutsch wohl. Und ich glaube, wir haben da noch viel zu tun. Da müssen noch ein paar Betrüger vom Telefonieren abgehalten werden. Wir werden uns der Sache mal annehmen. Hat sich Microsoft bei dir schon gemeldet? Die haben mir einen Job als Telefonist angeboten. Nein, haben sie noch nicht. Ja. Ja. Also aber deswegen auch hier nochmal der Hinweis. Wir haben eben gehört, genau, Microsoft, ihr könnt euch natürlich auch melden. Das gilt nicht nur für unsere Hörer. Wir machen da auch die Türe auf für Microsoft. Genau. Und ganz wichtig für alle Hörer nochmal der Hinweis, dieser Microsoft-Scam, das sind keine echten Microsoft-Leute, also so blöd sind die dann doch nicht. Ja. Cool. Ja, schönes Projekt, René. Wir bleiben dran. Oder du vielmehr. No. Ja, was gibt's denn, ich wollte gerade sagen, was Innovatives, das ist ja jetzt eigentlich, passt ja nicht zu dem Microsoft-Thema, aber was denn sonst noch so in der Welt passiert in den letzten 2 Wochen oder woran könnt ihr euch erinnern, was erwähnenswert ist? Oh, ich hatte, das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, wahrscheinlich ist das gar keine News mehr für die Leute da draußen. Na jedenfalls, ich war völlig begeistert davon, dass ein niegelnagelneues Stück Technik auch tatsächlich mal reibungslos funktioniert hat. Und zwar kommt nicht auf Vorbei, Marc. Ja, das ist allerdings richtig. Wer die letzten Folgen verfolgt hat, der weiß, irgendwie ein Wutausbruch meinerseits ist hier fast schon regelmäßig. Na jedenfalls, ich habe die letzte Fahrkarte, die letzte Monatskarte für mein Fahrrad, habe ich doch tatsächlich mit meiner Uhr bezahlt. Ja, wie geht das denn? Naja, gut, Scheiße, ist die Uhr weg. Die Uhr ist mit dem Telefon verbunden und das Telefon ist dann irgendwie mit dem Internet verbunden und man kennt das ja, man kann irgendwie, wenn man im Supermarkt ist, an der Kasse, man kann mit Bargeld bezahlen oder mit einer Geldkarte, also einer Debitcard oder mit einer Kreditkarte oder aber mit Kurzstreckenfunk, diesen Near-Field Communication, NFC. Das heißt, da ist irgendwo ein Chip in eurer Karte oder in eurem Handy und das kommuniziert dann mit dem Kassensystem. Man authentifiziert sich vorher an seinem Gerät und dann macht's Schlunz und schon ist das Geld weg. So, und das wollte ich unbedingt haben. Hab mich da angemeldet, musste sogar irgendwie bei einer neuen Bank irgendwie mir eine Kreditkarte irgendwie besorgen. Musste das dann irgendwie mit meinem ursprünglichen Konto verbinden. Das musste ich alles machen, weil mit meinem eigentlichen Hauskonto irgendwie diese Telefonbezahlgeschichte irgendwie nicht funktionierte. Das wollten die einfach nicht. Naja, jetzt habe ich das irgendwie alles gemacht. Hat ein paar Tage gedauert. Und neulich stand ich an diesem Fahrkartenautomat bei der S-Bahn und brauchte eben diese neue Karte. Und dann fiel es mir irgendwie wie Schuppen aus den Haaren. Okay, ich weiß, man sagt normalerweise wie Schuppen von den Augen, aber ich fand's lustig. Ja, du kannst jetzt hier bezahlen. Ich sag, Moment, dann drückst du zweimal auf deine Uhr, hältst es da an dieses Kartenlesegerät und zack. Und voller Stolz stand Marc auf dem Bahnhof mit geschwellter Brust und rief, seht her, ich zahle jetzt mit meiner Uhr. Geschrien, ich habe noch fahren. Die umliegende Leute habe ich noch gefragt, ob ich für sie auch noch schnell irgendwas kaufen soll, bevor meine Bahn kommt. Ah, leider wollte niemand. Warum? Aber das hat mich echt berührt. Ja, so fühlt sich Fortschritt an. Hast du einfach deine EC-Karte genommen und kontaktlos bezahlt am Automaten? Na, das kann ja jeder. Das Schöne ist ja, die Uhr habe ich immer am Handgelenk und die EC-Karte, die muss ich jetzt gar nicht mehr mitschleppen. Wir verraten natürlich nicht, wo du die EC-Karte hast. Ja. Na, zu Hause. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Zu Hause. Ich muss dazu sagen, zum kontaktlosen Bezahlen, also ich habe mich da lange gegen gewehrt, eigentlich auch immer gehofft, dass meine Karte das nicht kann, weil ich sehe da ein potenzielles Sicherheitsrisiko, weil so eine EC-Karte, wenn die weg ist, dann kann man mit der schön shoppen gehen. Aber durch Corona, muss ich sagen, habe ich es echt lieben gelernt. Ich bin jetzt sogar auch am Überlegen, vorab, Ich gehe gern zu Aldi, ich gehe super gern zu Netto und Plus und HO und wie sie alle heißen. Und Lidl. Aber ich gehe auch zu Lidl und bei Lidl habe ich ja die Lidl-App, das habe ich auch schon oft erzählt. Und in der Lidl-App, die muss man ja dann immer diesen QR-Code an der Kasse an irgendeines der Geräte halten und dann weiß die Kasse, dass ich es bin. Und was jetzt seit neuestem auch geht, ist, dass ich dann schon in diesem Zuge bezahle. Das heißt, ich spare mir dann auch die EC-Karte raus. Ich habe es nämlich noch nicht angemeldet, muss ich dazu sagen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil selbe Beweggrund wie Marc. Warum soll meine EC-Karte damit mir rumschleppen? Und das verkürzt halt auch den Vorgang des Einkaufens, hoffe ich. Ja, wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht. Genau, und es ist ja so, ihr zwei, können wir ja verraten, ihr seid ja Freunde des angebissenen Apfels. Das heißt, ihr habt das wahrscheinlich mit Apple Pay gemacht, also oder Marc nee. Vielmehr? Oder? Ich schon. Ja. Ich mach's also über bei Apple Lidl Pay. Wäre es nicht, bei Lidl wäre es nicht Apple Pay, da ist es dann tatsächlich einfach ein Lastschriftverfahren, was hinten dran hängt und was dann über die App quasi und über den Lidl-Bezahlvorgang ausgelöst wird. Wie ist das mit Apple Pay? Okay. Was ist denn dieses Apple Pay? Ist das sowas wie PayPal oder was? Wie läuft das? Ist, genau, im Prinzip auch so ein Dienst, da gibt es ja von Google das Google Pay oder Samsung Pay, gibt es ja verschiedene mittlerweile und das ist im Prinzip einfach nur dein Dienstleister, der das Ganze für dich erledigt. Also der Carrier, der dazwischen ist, der dann die Abbuchung von deinem Konto macht oder was? Ich glaube, genau so ist es. Also ich habe es noch nicht genutzt, ich kann es nicht nutzen. Ich habe mir zwar Google Pay mal installiert, aber mein Kreditinstitut unterstützt das noch nicht. Ja, das ist so, dass ich habe es mir neulich mal bei einem computerlastigen, IT-lastigen Podcast habe ich mir mal genau diese Thematik angehört, aber ehrlich gesagt, ich habe die Hälfte davon schon wieder vergessen. Es geht wohl darum, dass du eine virtuelle Kreditkarte für diese eine Transaktion quasi benutzt und die stellt dir dein Provider zur Verfügung. Und das ist eine Dienstleistung deines kreditführenden Unternehmens. Das muss das aktiv unterstützen. Genau. Ja, ist an sich, glaube ich, schon eine interessante Sache. Gerade kontaktloses Bezahlen, haben wir ja schon gesagt, seit Corona noch mehr im Kommen. Ne? Aber natürlich, René hat es auch schon korrekt angedeutet, die Frage der Sicherheit steht natürlich auch immer im Raum. Und da habe ich auch überlegt, nur bei, also ganz kurz noch zu Google Pay, gibt's auch für Android, das ist natürlich Quatsch, gibt's natürlich für Android, gibt's aber auch für iOS. Ja, das war am Rande. Mittlerweile. Die Sicherheitsfrage habe ich mir natürlich auch gestellt, ne? Weil es wäre ja dann so, jemand, der mit meiner Lidl-App und mit meinem QR-Code agieren kann, der könnte dann quasi auch mit meinem angeschlossenen Zahlungsmittel, also der Lastschrift, bezahlen. Aber ich weiß nicht. Na, die Frage ist, ist der QR-Code immer der gleiche oder hat der irgendwie ein Ablaufdatum? Ich habe, kann ja einfach mal leaken, ich habe tatsächlich zur Sicherheit meinen QR-Code ausgedruckt. In der Telefonhülle mit mir rumgetragen für den Fall, dass meine Batterie mal alle ist. Batterie, habe ich Batterie gesagt? Das klingt mein Akku natürlich. Ein Akkumulator. Für den Fall, dass der Akkumulator meines Handtelefons mal leer ist, dachte ich, nehme ich die Print-Variante und musste ich tatsächlich auch schon einmal machen. Und wenn ich natürlich ein Zahlungsmittel da angeschlossen habe, würde ich diese Print-Variante entsorgen. Das heißt, liebe Taschendiebe, ihr braucht nicht nach meinem Lidl QR-Code suchen, den gibt es nicht mehr in gedruckter Form. Das heißt, man muss an mein Handy rankommen und das ist ja eigentlich recht sicher, wenn man nicht mein Gesicht hat. Hm. Da fällt mir auch gerade was ein. Was ist denn? Hat jemand schon mal versucht, mit dem Passbild eines anderen den sein Telefon zu entsperren? Geht es? In letzter Zeit nicht. Aber geht es? Überleg mal, dann ist doch die Sicherheit komplett für den Arsch, oder? Ich glaube, es gab Situationen, wo das irgendwie mal ging, aber das haben wir nicht verbessert. Ich werde das testen. Es ist alles mal ausgehebelt worden. Also sowohl die Gesichtserkennung als auch der Fingerabdruckscanner. Gibt's da verschiedene Technologien und nichts davon ist zu 100% sicher. Aber unterm Strich sind diese biometrischen Verfahren in Kombination mit anderen Verfahren erhöhen sie schon die Sicherheit. Ich hab gesehen, apropos Fingerabdruck, ne, Renés Familie, die haben alle nur 9 Finger. Ich weiß nicht warum. Vielleicht haben die gegenseitig sich die Abdrücke da geholt. Was haben die alle nur noch? 9 Finger. 9 okay, Finger. Den Gag habe ich versucht. Nee, vielleicht haben wir haben die anderen drüber gelacht. Wenn ihr nicht lachen konntet über den Witz von Stefan gerade eben, dann kann ich euch nur empfehlen, dran zu bleiben. Es wird heute noch richtig, richtig lustig. Also René konnte lachen, das habe ich im Bild gesehen. Ja. Nee, aber also, ja, ich sag mal so, dann die Sicherheitsgeschichte war dann mit dem Finger aber höher gewesen, weil so ein Fingerabdruck zu fälschen ist schwieriger als ein Foto in die Handykamera zu halten. Wir wissen ja nicht, ob das funktioniert. Das war jetzt so deine erste Idee und ich glaube, das ist auch die erste Idee, die Betrüger irgendwie im Hinterkopf haben und die Leute, die so eine Technologie entwickeln und veröffentlichen, die werden genau so einen Fall natürlich auch als erstes versuchen zu verhindern. Dann würden sie aber sagen, guck, wenn du dein Telefon mit dem Gesicht entsperren willst, dann wackel mit dem Kopf hin und her. Dann hast du diese 3D-Pass, den 3D-Effekt, den kannst du ja mit dem Foto nicht fälschen. Oder mit Stimme. Hm. Telefon bitte entsperren, ich bin Stefan. Moderne Telefone messen auch Entfernungen. Also ich weiß hier zum Beispiel von diesem neuesten Apple-Telefon, was ich hier irgendwie habe, dass nicht nur die Kamera, die mein Gesicht irgendwie erfasst, sondern es ist auch ein Infrarotscanner ist mit dabei und was weiß ich noch alles. Ach so, das heißt, das funktioniert, wenn du feststellt, also auch dass die Nasenspitze Dunkeln, und der das stimmt. Er kann also mein Gesicht definitiv von einem Passbild unterscheiden, davon bin ich überzeugt. Na, ich werde das testen. Das heißt, der stellt dann fest, dass die Nasenspitze auf derselben Höhe ist wie das Kinn und dann sagt er, da kann was nicht stimmen. Wenn hängt die Nasenspitze genauso weit entfernt von der, ja. Es gibt so Gesichter. Sagen wir von der Stirn. Es gibt auch solche Gesichter. Lass uns das nicht zu sehr vertiefen. Stirn und Nase bilden eine Linie. Eine senkrechte. Sind auch Leute. Der goldene Schnitt, sage ich nur. Der goldene Schnitt. Haben wir denn heute auch Themen? Ob wir Themen haben? Ja, jede Menge. Ja. Zum Beispiel, wie sieht's eigentlich aus mit der Impferei? Seid ihr geimpft? Oh. Ich bin ja das erste Mal schon geimpft, habe mir darüber ein bisschen Gedanken gemacht und möchte euch aber erstmal die Möglichkeit geben zu antworten. Seid ihr geimpft? Und wenn ja, warum nicht? Ich muss sagen, okay, René, du kannst gerne anfangen. Ja, bei mir geht's schnell, ich bin nicht geimpft und ich warte noch ein bisschen, ich muss mir das erst noch angucken. Ich mache das wie so eine Ratte, ich gucke einfach zu, warte und wenn es alle überleben, dann werde ich mich auch dazu entschließen. Genau, ich kann gleich noch davon berichten, was ich so selber erlebt habe. Mich würde dann gleich, Stefan, wenn du antwortest und du geimpft bist, auch interessieren, wie die Wirkungen so waren, welchen Wirkstoff du hattest, weil das ist, habe ich festgestellt, so das Neue, wie ist das Wetter? Hey, womit bist du geimpft und wie ist bei dir gelaufen? Ja, also ich bin auch geimpft, aber nicht gegen Corona, sondern nur gegen die Grippe. Corona kommt hoffentlich demnächst noch. Die Grippe ist ausgerottet. Habe ich umsonst letzten Herbst mir geben lassen. Nein, also ich bin gespannt, habe mich auf eine Liste setzen lassen und warte jetzt ab. Also da bin ich entspannt. Nur gut, wenn du auf einen Tatsachenbericht von Stefan gehofft hast, der jetzt nicht kam, dann kann ich da vielleicht kurz einspringen. Ich bin vor kurzem mit AstraZeneca geimpft worden. Es war so der Klassiker, ich gehöre keiner Prioritätsgruppe an und wenngleich sich das irgendwie in den letzten Wochen ja irgendwie alles wieder geändert hat und die Priorisierung wurde aufgehoben, man keine Sinn im Stoff habe etc. Aber da sieht doch keiner mehr durch. Genau, da zieht irgendwie gar keiner mehr durch. Also zu der Zeit, als das bei mir passierte, war das so, dass ich habe meine Hausärztin angerufen, habe gesagt, du pass auf, ich weiß, AstraZeneca ist jetzt hier freigegeben in Berlin, setz mich doch mal auf eine Liste. Ja, kann ich machen, einen anderen Impfstoff könntest du sowieso nicht kriegen, der ist ja nur für die Prioritätsgruppen, also AstraZeneca willst du haben, hier in Ordnung, dann musst du dir hier noch extra Zettelchen unterschreiben, dass du über die Risiken und Nebenwirkungen Bescheid weißt etc. Eigentlich ist es ja nur für Leute ab 60, ja, geht in Ordnung, kann aber trotzdem noch so 2-3 Wochen dauern, ich hau dich erstmal auf die Liste. Ja, mach. 3 Tage später bekam ich einen Anruf, kannst morgen vorbeikommen. Hingegangen, Zettelchen durchgelesen, die 3-4 Dinger, alle brav durchgelesen, unterschrieben. Ehrlich gesagt, mir hat die Ärztin ein bisschen Angst gemacht, weil sie meinte gleich, haben Sie Paracetamol zu Hause? Ich sagte, wieso denn, wofür denn? Naja, wenn die Folgen der Impfung bei Ihnen etwas schlimmer ausfallen und so, dass Sie das ein bisschen abmildern können. Ich hätte vielleicht so Ibuprofen zu Hause. Ja, ist egal, Hauptsache irgendein Schmerzmittel. Dachte ich auch so, die Ärztin müsste mir doch eigentlich irgendwie die Sorge davor nehmen, dachte ich. Die hat sie dir ja genommen. Sie hat dir nicht gesagt, dass du da stirbst dran. Ja, hurra. Das wäre noch der Gipfel gewesen. Na jedenfalls, ich habe das sehr gut weggesteckt. Ich habe ein wenig Schwindel gehabt und war so einen Tag lang etwas müder als sonst. Also die Müdigkeit wollte vom Körper nicht so abfallen. Aber ansonsten, toi, toi, toi, Arbeitskollegen von mir haben da ganz andere Horror-Stories im Vorfeld erzählt. Das gepaart mit dem, was meine Ärztin mir auftischte, hat mich fast vom Gegenteil überzeugt, aber ich habe die Nummer durchgezogen. Und ich möchte auch in den Kanon einstimmen, welcher da sagt und singt, ich würde es jederzeit wieder machen. Musst du ja auch. Es folgt ja noch eine. So, und dann mal mein Erlebnisbericht, also als Zuschauer halt nur. Ich bin ja in einer Beziehung und das aus dem Grund, dass man dann Dinge aufteilt. Dazu gehört auch diese Impfung und die war bei meiner besseren Hälfte auch mit AstraZeneca. Die erste Impfung, die ging so, da war der Folgetag ein bisschen blöd, dann auch arbeitsfrei, ne? So mit Fieber und Übelkeit. Die zweite Impfung war jetzt Moderna, heißt es so, ja, wa? Ja. Also eine sogenannte Kreuzimpfung, wie sich jetzt das Wording da entwickelt. Und hält jetzt schon, am Montag war die Impfung gewesen, heute haben wir Donnerstag, seitdem hält das an. Am Dienstag mit sehr starkem Fieber und Übelkeit und dass man nicht hochkommt. Das war bis gestern mit, ich kann am Leben so teilnehmen, aber man kriegt nicht alles so mit, ne, weil man mehr mit sich selber beschäftigt ist. Heute ging es dann schon am dritten Tag nach der Impfung. Ja, mal gucken. Da möchte ja nicht böse klingen, aber da kann man dann auch Corona selbst haben wahrscheinlich. Jetzt wäre ich gleich gesteinigt. Was für ein Quatsch. Ja, möchte, dass eben, du das also sofort so widerrufst. Wir sind uns doch seit langem darüber einig, dass ein noch so schlimmer Impfverlauf immer noch besser ist, als an Long-Covid zu erkranken. Ja. Ich frage mich nur, wenn man geimpft wird, dann ist man ja offenbar in derselben Situation, als hätte man, nehmen wir mal nicht Corona, gilt ja für jede Krankheit wahrscheinlich. Ne? Das heißt, der Körper produziert doch dann Antikörper, als würde er sich gegen die Krankheit wehren. Hm. Ist eine Impfung damit verbunden, dass man eine Infektion hervorruft, um dann, also eine kontrollierte Infektion? Ist das so? Es ist keine Infektion. Es ist das Hervorrufen einer Körperreaktion. Also du bringst den Körper dazu, Antikörper zu produzieren. Er reagiert, als hättest du dich infiziert. Deswegen kriegst du Fieber. Ja, ganz genau sowas. Wie ein Fake-Virus, wenn du so willst. Ich habe mich nämlich gefragt, ob man sich dann auch anstecken kann, weil, also, es macht ja schon den Anschein, als wenn derjenige dann diesen Krankheitsverlauf hat, natürlich in einem ganz anderen Maße, ne, und sicherlich auch nicht in der Form. Deswegen dachte ich, wenn einer so eine Symptome hat, als würde er da wirklich gerade dran leiden, dann da kriegt man Angst, dass man sich da ansteckt. Na, es gibt nichts, wo du dich anstecken könntest. Ich bilde ja schon Antikörper, wenn ich das sehe. Naja, letztendlich, du darfst ja nicht vergessen, die Leute kriegen ja kein Corona gespritzt. Also von daher. Nee, es fühlt sich nur so an. Genau, naja, irgendwie heißt es ja immer so schön, der Bauplan wird sozusagen dort verimpft, sodass der Körper damit was anfangen kann und entsprechend reagieren kann. Dass der Körper, ne? Ich glaube, das ist Corona. Genau, es gibt ja zwei Arten der Impfstoffe aktuell, ne? Richtig, es gibt den Vektorimpfstoff und es gibt den mRNA-Wirkstoff. Mhm. Und es sind auch zwei unterschiedliche Vorgehensweisen, die ich aber leider, da ich nicht so vom Fach bin, unterscheiden kann. Das eine ist eben klassisch, dieser Vektorimpfstoff, da geht es wohl darum, irgendwie so zu tun, als ob man das Originalvirus verabreicht bekäme. Andere Techniken gehen dahin, dass man modifizierte Varianten dieses Virus spritzt oder tote Viren einfach spritzt, was den Körper dann trotzdem zur Immunreaktion irgendwie anregt. Und das Neue ist eben dieses mRNA. Ich glaube, das haben wir auch schon mal thematisiert. Das habe ich auch nicht mehr. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Das erinnert mich ganz stark an mein Abitur. Da habe ich auch so getan, als wenn ich schlau bin und habe prompt diesen Zettel bekommen. Das machst du jedes Mal im Podcast auch. Ja, genau. Eine Sache noch zum Thema Impfen gerne. Und zwar, alle Leute reden übers Impfen und jeder will es haben. Aber ich bin der Meinung, man sollte auch mal ernsthaft darüber nachdenken, wie umweltschädlich dieses ganze Impfgehabe eigentlich ist. Oh, Marc hebt den Zeigefinger. Aber jetzt geht's los, Freunde. Ja, was ist schädlicher, Test oder Impfen? Naja, jetzt mal zugehört. Für den Menschen. Ach so, ja. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, also zur Umweltschädlichkeit des Impfprozesses. Man nehme ein paar Millionen Leute, wenn wir jetzt mal im Deutschland-Kontext bleiben, und jeder möchte gern so eine Impfung haben. Ich brauche eine Spritze, die besteht aus mehreren Komponenten, die bei der Müllverwertung dann auch wieder getrennt werden sollten. Und dann haben wir noch die Verpackung für den Impfstoff. Also wir haben ein Glas, wir haben zwei Metallkomponenten, einmal für die Nadel an der Spritze, einmal für den metallenen Deckel des Impfstoffs. Dann ist da noch ein bisschen Gummi an dem Impfstoff, damit man mit der Nadel da durchstechen und den Impfstoff aufziehen kann. Das Glas drumherum habe ich schon erwähnt. Dann hat man da noch einen Aufkleber drauf. Wahnsinnig viele Komponenten. Und bei den vielen Impfdosen, die hier verimpft werden, da fragt man sich doch auch, was für ein Müllberg entsteht denn da? Wäre es für die Umwelt eigentlich nicht besser, wenn der eine oder andere sagen würde, wisst ihr was? Den Scheiß könnt ihr alleine machen. Die Umwelt ist mir das einfach nicht wert. Da werde ich doch lieber krank. Lass mich nicht impfen. Blödsinn. Das war jetzt auch ein satirischer Beitrag von meiner Seite. Ja, aber das ist mir schon klar. Das könnte ein Argument für mich werden, weil ich bin ja ein sehr umweltfreundlicher Mensch. Ja, also ich meine, man kann ja fragen, warum der Impfstoff nicht in einer 10-Liter-Flasche geliefert wird, wo man im Prinzip hier 5 Leute oder 50 Leute von impft. Das Problem ist natürlich auch die Sterilität. Die Hygiene. Die Hygiene mag es nicht. Sie kommt dann also aus Afrika angeritten. Falsch. Das ist doch kein Problem. Ja. Und sagt, was machst du denn da? Ist ja wichtig. Freundchen. Das lässt ja den Umkehrschluss zu, dass Gesundheit umweltschädlich ist. Oh, jetzt geht's ab. Das lesen wir da raus. Und damit liefern wir halt jetzt knallharte Argumentationen auch für die Fraktion, die immer alles ein bisschen querdenkt. Ich habe den Slogan für euch da draußen. Gesundheit ist umweltschädlich. Hm. Punkt. Ihr dürft uns gerne zitieren. Passt super auf ein Pappschild. Ne? Kurz, knackig, prägnant, prägt sich ein, kann man sogar fast im Chor singen. Kann man machen. Ja, ich bin so sauer, ich habe sogar ein Schild dabei. Das war mein letzter Spruch auf einem Plakat bei einer Demonstration. Ah, cool. Kommst du mit? Nicht Demo schlecht. Gegen alles? Genau. Ja, also, man muss mal gucken. Ich habe so selber das Gefühl, dass anfangs von Corona hat man auch im Umkreis viele skeptische Stimmen gehabt, aber mittlerweile sind so viele geimpft aus meinem Bekannten- und Freundeskreis und auch im Kollegenkreis. Da brauchst du dich selber nicht mehr impfen lassen. Nein, so auf keinen Fall. Natürlich werde ich mich impfen lassen, aber ja, also ist das ich auch, rechne im Sommer damit. Ich habe noch eine Frage. Ich bin ja die unsichere Fraktion des Impfens. Also wir versuchen ja das komplette Spektrum abzudecken vom der Impfgeilheit ganz ganz rechts im Bild über den Impfwilligen bis zu mir dem Impfängstlichen, um es mal so zu sagen. Die Frage an den Impfgeilen gerade mal eben. Ich habe eine Frage vergessen. Na toll. Tut die Spritze weh? Darauf antworte ich sehr gerne. Nein, ich habe mir fällt sie wieder ein. Ich wollte wissen, wie lange hält die Spritze? Wie lange hält die Impfung? Wie lange die hält? Hängt das an der Nadel? Ist das nicht ein Dauerzustand? Nein, genau. Also die neuesten Informationen sagen, dass damit zu rechnen ist, dass man sich alle 6 bis 12 Monate nachimpfen lassen wird. muss, Dingsen, Bumsen. Und zwar regelmäßig. So, jetzt gab es natürlich erstmal einen großen Aufschrei. Mein Gott, wie soll denn das funktionieren? Rein logistisch irgendwie schon. Alle halbe Jahre soll sich die gesamte Bevölkerung durchimpfen lassen. Wir sind doch schon seit Wochen und Monaten nur noch mit Impfen beschäftigt. Machen wir jetzt nur noch Impfung und nichts anderes mehr? Ich sehe das alles nicht so kritisch. Erstens glaube ich mal, dass die Qualität des Impfstoffs weiterentwickelt wird. Ich glaube weiterhin daran, dass man mehr über das Virus und den Krankheitsverlauf erfahren wird im Laufe der Zeit. Und ich glaube drittens, dass wir irgendwann eine globale Herdenimmunität hoffentlich erreichen werden und dass dieses Nachimpfen dann irgendwann ausgeschlichen werden kann, als dass es dann ausschleicht, dass man es nur noch einmal im Jahr oder alle zwei Jahre braucht und irgendwann gar nicht mehr. Ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. René? Meine zweite Frage ist, warum muss es mit der Spritze sein? Warum kann man das Zeug nicht trinken? Das hat wohl damit zu tun, dass der Verdauungstrakt den Wirkstoff nicht eins zu eins an den Blutkreislauf weitergeben würde. Von mir aus kann man es auch einmassieren, über die Kopfhaut zum Beispiel. Tja, ich nehme mal an, dass bezüglich Sterilität und so weiter das bewährteste Konzept ist. Es gibt ja dummerweise noch keine schmerzfreien Subkutanspritzen, obwohl es gibt sowas schon, aber das wird wohl sehr, sehr sporadisch nur eingesetzt. Und zwar hast du dann sowas wie so einen kleinen Stempel, der auf die Haut kommt. Ja, genau. Und dann hast du da quasi so ein Gitter und mit hohem Druck wird es durch die Haut durchgedrückt, der Wirkstoff. Habe ich auch schon gerade vor, wie auf dem Raumschiff Enterprise. Ja, ganz genau. Das ist dem auch nachempfunden. Da war ich noch Kind gewesen und da habe ich gehört, dass das bald Standard ist. Warum geht nicht Schluckimpfung? Also das Wort hört sich schon total widersprüchlich an. Schluckimpfung gibt's aber für andere Impfungen. Aber letztendlich, man muss es wirklich abwarten. Ich meine, wir haben jetzt gefühlt 1,5 Jahre Corona und wart's einfach mal ab. Die nächsten Generationen der Impfstoffe kommt und die werden auch gerade entwickelt. Und dann wird man auch sehen mit längerer Erfahrung, wie lange es wirklich hält. Abwarten. Das heißt, wir sind jetzt so rückblickend betrachtet, wenn man den Podcast jetzt in 10 Jahren hört, dann sind wir jetzt so die dumme Fraktion, die so völlig am Anfang steht und das jetzt alles durchleiden muss, damit ihr, die den Podcast in 10 Jahren erst hört, sagen könnt, Dankeschön, dass ihr die Schmerzen auf euch genommen habt. Genau, vielen Dank, liebes Team vom Podcast, irgendwas ist doch immer, ihr wart die wahren Pioniere. Ja, die Corona-Pioniere. Genau, und ich muss mich auf jeden Fall nochmal entschuldigen, weil diese ganzen Fragen hätte uns natürlich eine Person besser beantworten können, aber Karl Lauterbach ist gerade bei Markus Lanz. Was? Christian Drosten wollte ich zu sowas fragen. Jemand, der Ahnung hat. Auch da gibt es offenbar zwei Fraktionen und ich stehe hier wieder außen und kriege nichts mit. So, Marc verlässt dann die Sendung, wie immer, wenn es ihm nicht passt. Der räumt gerade die Wohnung auf. Quatsch nicht, René. Jetzt ist uns Marc aber eine Erklärung schuldig, warum du die Sendung kurz verlassen hast. Tja, das letzte Mal war es wegen Katze natürlich. Die Katze wollte aus dem geschlossenen Zimmer raus. Die saß die ganze Zeit die ganz gemütlich in ihrer Hängematte hinter mir. Und irgendwann hat sie natürlich auch Bedürfnisse. Die hat gesagt, nach 45 Minuten, ich habe genug Podcast. Genug gehört von den drei. Ja. Nein, aber Marc, da haben wir jetzt natürlich auch die ganzen Tierschützer auf unserer Seite sehr gut gemacht. Und da kann ich übrigens kurz berichten, genau, Haustiere, apropos, ich war am Wochenende zum Besuch bei jemandem und die hatten eine rollige Katze. Eine räudige? Alter. Rollig. Ja, das war eine rollige. Und Mann. Das war ganz schön krass, fand ich. Die hat Geräusche gemacht, das heißt, von der Katze noch nie empfunden. Was habe ich? Noch nie so viel Nähe empfunden oder wurde noch nie so belagert. Ja. Nein, wir haben so überlegt, wie das wäre, wenn Menschen so handeln würden. Tun sie doch. Manche tun das. Disco. Ja, okay. Ja. Nein. Aber das Thema war ja Entschuldigung, gnädige Frau, darf ich bitten oder wollen wir erst tanzen? Ja, darf ich mich kurz an Ihnen reiben? Okay, nein, das war ich jetzt nicht gut. Ich glaube, wir kriegen Regen, nee, Frau. Sehen Sie, meine Wünscheroute schlägt aus. So, da sind wir schon. Apropos, das Witzbattle kommt in Kürze. Ja, Das ist nur der Teaser. Wir wollen schon mal Frau, euch schon mal aufwärmen. Ich glaube, es gibt Krieg. Wieso das denn? Na, mein Säbel juckt. Und so weiter und so fort. Oh, jetzt ist Marc in seinem Element. So hat er nämlich seine ganzen Frauen früher klar gemacht. Richtig. Der hat so ein kleines schwarzes Büchlein, da hat er die auch alle reingeschrieben. Und wenn wir ihn ein bisschen belatschern, dann wird er wahrscheinlich das auch als Print-Variante rausgeben. Ja, genau. Also, ich sehe schon die nächste Special-Sendung. Also, ich sag immer zu den Mädels, du, wenn du eine Kartoffel wärst, dann wärst du eine Süßkartoffel. Ist ja ein Knaller. Oh, Knaller, ja. Gut. Ja, noch einmal 12 sein. Ja. Türen auf, würde ich sagen. Türen auf und raus mit den Casanovern, genau. Das Motto unserer heutigen Sendung. Und ja, wir haben uns, ich will nicht sagen, wir haben uns nicht verquatscht, aber es ist total spannend. Und ich finde eigentlich, man sollte jetzt noch? Naja, letztendlich wollten wir eigentlich darüber reden, dass wieder alles nicht, aber eine Menge möglich ist. Ihr habt es vielleicht schon persönlich gemerkt, wenn ihr vielleicht zu Pfingsten unterwegs wart. Die Idee war halt mal zu überlegen, wie wird sich dann unser Leben jetzt nach Corona in Anführungszeichen verändern? Also, was passiert noch? Wie stellen wir uns das vor? Vielleicht, wir wollten mal so ein bisschen in unsere Glaskugel gucken. Ich möchte erstmal bezweifeln, dass es dieses nach Corona tatsächlich gibt. Aha. Also die Hoffnung hat sich bei mir schon verabschiedet. Und du glaubst nicht dran. Wie wird dann die Zukunft aussehen? Du meinst, wir werden immer Corona haben, diesen Zustand, den wir jetzt haben? Homeoffice für immer. Ich meine, wir hatten nie den Zeitpunkt, wie ist das Leben nach Grippe oder so, ne? Also ohne jetzt Corona mit Grippe gleichsetzen zu wollen. Aber wir hatten noch nie die Zeit nach Krebs oder nach AIDS oder ich denke mal, ich kann mir gut vorstellen, dass Corona sich jetzt einreiht in diese anderen dauerhaft existierenden Krankheiten. Wir hatten nach der Pest und nach den Pocken. Ja, wenn wir sagen nach Corona, dann sprechen wir natürlich von einer Zeit, wo wir entweder diese Geißel der Menschheit irgendwie besiegt oder zurückgedrängt haben werden. Und mit zurückgedrängt können wir auch sagen, wir haben es zumindest so weit in unser Leben integriert, dass es uns nicht mehr einschränkt, so wie jetzt. Überleg mal, wir integrieren was in unser Leben, was uns eigentlich total nervt. Ja. So wie AIDS, ja, so aber wie Krebs. Mit dem Ziel, genau, aber mit dem Ziel, dass man ein halbwegs normales Leben führen kann. Ein komplett normales Leben. Im Idealfall, ja. Aber also ich glaube auch, dass wir 100% wie Corona nicht mehr leben. Viele Dinge werden möglicherweise so bleiben. Also gerade auch, ich glaube, das hatten wir auch schon mal irgendwie erwähnt, dieser soziale Umgang wird möglicherweise oder es wird eine ganze Weile dauern, bis man wieder sozusagen so mit den Menschen umgeht, wie man es vor Corona hat. Die Frage ist, ob man das möchte. Ich glaube, die Menschen sind vorsichtig geworden. Genau, also es hat ja Vor- und Nachteile. Vielleicht ist gar nicht so schlecht, dass einiges jetzt so ist, ohne jetzt Corona irgendwie schön zu reden. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass viele Aspekte bleiben, aber einige hoffentlich wieder so wie vorher werden. Das würde ich mir wünschen, sagen wir es mal so. Ja, sonst müsst ihr den Rest eures Lebens Podcast hören und Netflix gucken. Ja. Da könnte ich mir Schlimmeres vorstellen. Definitiv. Naja. Nein, auf jeden Fall. Also, ja, ich sag mal, also ich persönlich zum Beispiel, wenn man jetzt so bedenkt, ich meine, man hat jetzt das letzte Jahr immer im Prinzip nie mehr als, ich sag mal, 5 Leute gleichzeitig getroffen. Jetzt mal so gesprochen, ne? Aber wie wird es sein, wenn man zum ersten Mal, weiß ich nicht, auf ein Konzert wieder ins Fußballstadion geht mit 20.000 Leuten und mehr? Das wird ja schon ein krasses Gefühl werden, oder? Unbedingt. Ich komme jetzt mal von schüchterne Menschen kennen das Gefühl. Ich komme mal von einer ganz anderen Seite und sage, ein Blick in die Kristallkugel war nie schwerer als jetzt. Weil wenn man sich die vergangenen Monate mal anguckt, so als Retrospektive, dann stellt man fest, weiter als 2 Wochen in die Zukunft kann man gar nicht gucken. auch weil sich ständig alles ändert. Und mit ständig und alles meine ich natürlich irgendwie die ganzen Corona-Vorschriften, wie sich der Krankheits-, also wie sich diese Inzidenz- und R-Wert-Verlauf irgendwie entwickelt. Ständig war es ein Auf und Ab und heute so und morgen so überspitzt formuliert. Und das macht es mir zumindest persönlich nahezu unmöglich, weiter als 2 Wochen in die Zukunft zu schauen. Ein Arbeitskollege hat mich neulich gefragt, na sag mal, habt ihr schon Urlaub dieses Jahr gebucht? Ich sag, was? Ich sag, das Wort, das kenne ich noch irgendwie aus Kindstagen, Urlaub, ja. Aber das ist, die Vorstellung ist für mich oder für uns ist noch so weit weg, dieses Stück Normalität, an was man sich so herbeisehnt. Das kann ich mir momentan gar nicht vorstellen. Und das ist eigentlich genau das, was ich mit euch hier würde gerne besprechen wollen. Wie stellt man sich das tatsächlich vor, wenn man mal über die 2 Wochen hinausgeht? Sagen wir 2, 3 Monate, wenn tatsächlich irgendwie wieder sich alles ein bisschen normalisiert. Wie kann man sich das vorstellen? Weil einerseits sagt man, naja, möglicherweise ist alles wie vor Corona, dann auf einmal so zack, schnippt jemand und gut ist. Oder aber es wird sich das eine oder andere in unserem Umgang mit unseren Mitmenschen oder in der Gesellschaft oder global verändert haben. Aber was genau? Also 2 Sachen. Erstmal, Stefan, ja, auf deine interne Frage, die gerade Marc ins Gesicht schleuderte. So, und die andere Sache. Ich glaube, dass dieses von heute auf gleich oder von jetzt auf gleich diese Änderung schon gar nicht eintreten kann, aufgrund der Situation, die wir eben beschrieben haben, dass man gar nicht 2 Wochen voraus planen kann. Das heißt, alles, was auf Umstellung gehen, ne, auf Rückkehr gehen will, ist ja vorsichtig, weil es könnte ja dann wieder Ansagen kommen, dass es nicht so stattfindet. Also es schwebt jetzt gerade nicht nur für uns, die irgendwas konsumieren wollen, die irgendwo hin wollen zum Konzert, diese Vorsicht, findet das in 2 Wochen überhaupt statt, sondern es findet ja auch für die Veranstalter, das ist ja genau dieselbe Situation. Und das bremst, glaube ich, genau diesen Punkt aus, dass wir sagen, ab morgen ist alles anders. Es sei denn, also selbst die Politik wird ja nicht die Entscheidung treffen und sagen, alles klar, wir legen jetzt schon fest, ab Juni läuft alles wie vorher. Genau das auch passiert da ist die doch Vorsicht, gerade. Ja. Also gerade bei uns hier in Berlin, der Michael Müller hat gesagt, irgendwie Anfang Juni und Mitte Juni, dann wieder 500 Leute draußen oder schon 1000. Man macht Pläne. Aber genauso schnell kann es auch in die andere. Ja, aber genauso schnell kann es in die andere Richtung wieder gehen. Genau. Also ich glaube, die Richtung ist nicht an. Das Interesse der Veränderung ist da, aber die Richtung ist halt nicht safe und nicht sicher genug, als dass alle jetzt sagen: Alles klar, wir heben jetzt unser kulturelles Leben, um das mal als Beispiel zu nehmen, wieder auf den Stand vorher. Ich glaube, diesen Mut, den wird es definitiv nicht geben, weil mit dieser Entscheidung sind ja auch Kosten verbunden. Und deswegen wird das nur sehr zögerlich in die Richtung gehen. Aber ich glaube nicht, dass das heißt, so, heute haben wir es überwunden, ab morgen ist alles ja normal. Never ever. Ja, ich glaube auch, das ist eine längere Phase. Und letztendlich, wovon Marc gerade berichtet hat, das ist halt dieser Stufenplan, ne, wo man sagt, okay, statistisch, wenn jetzt, 5 Tage eine bestimmte Inzidenz unterschritten ist, dann kann der nächste Schritt kommen. Aber also ich persönlich habe auch so den Eindruck, wenn ich jetzt zurückblicke, ich meine, wie war es Weihnachten oder vor Weihnachten, da wusste man gar nicht, ja, was passiert, wie lange dauert das, und jetzt haben wir irgendwie 7 Monate hier so ein Lockdown, Teil-Lockdown, wie man es auch immer nennt, und inzwischen glaube ich aber auch, dass die Entwicklung so schnell ist, vor 3 Monaten haben wir alle gedacht, oh, das Impfen, das dauert aber so lange, und mittlerweile ist das quasi in unseren Alltag integriert, ne? Also ich glaube, die nächsten Entwicklungsschritte, die gehen so schnell, und deshalb, das ist auch der Grund, warum ich irgendwie auch gar nicht mehr so richtig durchsehe. Und ja, es ist so unvorhersehbar, ne? Ja, genau, ne? Also, und natürlich, ich hoffe es mal nicht, aber natürlich besteht natürlich die Gefahr, jetzt habe ich 20 Mal natürlich gesagt, aber natürlich. Ist ja auch völlig natürlich. Genau. Natürlich. Die Sache ist ja die, was passiert jetzt, wenn man halt Sachen oder Restriktionen zurücknimmt, die Leute wieder mehr rausgehen, die Stadt voller wird? Was wird passieren oder was könnte passieren? Ne? Und das muss man jetzt mal beobachten, weil das ist, glaube ich, jetzt so das Spannende. Ich glaube nicht, dass es schlimmer wird, aber ja, mal gucken. Wir werden trotzdem eine Phase der Zurückhaltung jetzt durchleben. Und ich glaube, diese Phase der Zurückhaltung wird sich noch ein Weilchen hinziehen, bis die Phase des sicheren Gefühls folgt. Und dann kannst du auch wieder starten. Und ich fürchte, dass genau diese Übergangsphase viel zu kurz sein wird. Die Mehrheit der Bevölkerung wird wieder von 0 auf 100 gehen. Oh, jetzt dürfen wir wieder ab in die Kneipen und saufen. Ich habe auch schon vor langer Zeit gesagt, dass ich auch dafür wäre, dass die Lockerungen, die sich jetzt deuten, dass sie wirklich nur schrittweise und vorsichtig vonstatten gehen sollten, einfach um die Bevölkerung sozusagen schrittweise darauf vorzubereiten, dass sie jetzt ein bisschen mehr dürfen. Aber ich habe so das Gefühl, als ob tatsächlich jemand einen Schalter umlegt, so puff, und los geht's. Freibäder. Also ich glaube da an unsere Schwarmintelligenz und an organischem Wachstum. Die Bandbreite der Bedürfnisse ist ja so naiv. Groß. Ne, wir bilden die ja hier schon in Bezug auf Impfen ab. Ne? Wenn man da den Mittelweg nehmen würde, würde man weder bei deinem Extrem landen, Marc, der jeden Tag sich impfen lassen würde, noch würde man bei meinem Extrem landen, der die Nadel so lange wie möglich meidet. Und genauso wird es bei den Bedürfnissen sein. Ich hoffe es. Leute, da hast du natürlich recht, die sind auf dem Extrem, dass die sofort, wenn die Türen aufgemacht werden, sofort wieder rausstürmen und alles vergessen, was in den letzten Jahren im letzten Jahr gewesen ist. Es gibt aber auch genug Leute, die weiterhin Vorsicht walten lassen und sich genau konträr verhalten. Und dadurch entsteht eine Mitte und die wird dann stattfinden. Das ist nur wichtig, dass diese Leute, die in das eine Extrem fallen, wo sie sagen, Corona ist vorbei, dass die eine bestimmte kritische Masse in ihrer Menge nicht überschreiten, weil sie sonst mit dem Arsch alles einreißen, was die Vernünftigen aufgebaut haben. Denn da würde ich mir mal keine Gedanken machen. Und da darf man sich auch nicht von der Lautstärke, da darf man sich nicht von der Lautstärke fehlleiten lassen, weil es ist leider in vielen Bereichen so, die Lautesten sind nicht immer die Mehrheit. Und oft hat man das Gefühl, dass die Lauten die Realität widerspiegeln, aber die Wahrheit ist, man hört die nur, aber laufen tut's ganz anders. Weil wenn wir auf die Lauten hören würden, dann hätten wir ja gar kein Corona. Das ist im Prinzip richtig, aber die Erfahrung mit diesem Virus hat uns gezeigt, dass es nur eine relativ kleine Menge an Leuten braucht, um richtig viel Schaden anzurichten. Ich sage nur Ischke. Nur um ein Beispiel zu nennen, bitte? Auf die bin ich heute noch sauer. Und womit? Richtig, mit Recht. Ja. Genau. Und also letztendlich kommen wir jetzt ja auch in die Situation, Berlin-Brandenburg sind die ersten Bundesländer, die bald Ferien haben. Es sind nur noch wenige Wochen. Und natürlich kommen natürlich vielen Leuten da der Gedanke, wir wollen doch in Urlaub fahren. Ne? Und das ist, was Marc am Anfang auch angedeutet hat. Also ich kenne auch im Freundeskreis viele, die haben in Urlaub gebucht, weil sie sich sagen, na gut, man kann ja mittlerweile kostenlos stornieren und so. René wird bestimmt wieder nach Schweden fahren, wie letztes bestimmt Jahr. Bestimmt nie wieder. Er wird auch wieder nicht nach Schweden fahren. Und dann gibt's die vermeintlich Vernünftigen, die sagen, ja, ist ja unrealistisch, jetzt einen Urlaub zu buchen. Ja. Na, ja, also. Und das wird sich die Waage halten. Und das ist organischer Wachstum. Und nur, wir werden, du wirst nie derjenige sein, der 100% die richtigen Ansichten hat. Ne? Da muss man sich mal immer im Klaren sein. Man kann immer nur für sich selber hoffen, dass man möglichst nah mit seiner Meinung im Mittelschnitt ist. Da wird man nämlich nicht enttäuscht. Ja, aber auf jeden Fall, ihr fiel jetzt öfter der Satz Corona vorbei. Das kann man, glaube ich, streichen. Das wird nicht passieren. Was mich interessieren würde in dem Zusammenhang, wäre jetzt wirklich mal unsere, was unsere Hörerschaft dazu denkt. Also jetzt mal wirklich ganz konkreter Aufruf an euch da draußen, auch an unsere Zuhörer in Österreich und in der Schweiz. Sachlich und ehrlich. Genau. Sagt uns doch einfach, schreibt uns doch einfach, wie sind eure Gedanken zu dem Thema? Würde mich echt brennend interessieren. Und wenn genug zusammenkommt, dann machen wir auch gerne mal wieder eine Auswertung und fassen irgendwas zusammen, stellen euch irgendwas zur Verfügung. Aber auf jeden Fall, das ist zu wichtig. Da dürft ihr euch diesmal nicht zurückhalten, sondern da müsst ihr einfach mal ein bisschen blindwütigen Aktionismus zeigen und schreibt uns, bis die Finger blutig sind. Genau, und so eine falsche Meinung gibt es da nicht. Ne? Also eine Meinung kann ja schon nach Definition nicht falsch sein. Ja. Alle richtigen Meinungen kriegen dann natürlich einen Spargelburger von Stefan. Das ist richtig. Oh, warte mal, ich habe gerade, es gibt aber dumme, es gibt ja keine dummen Fragen, sagt man. Ich habe gerade thematisch eine gute dumme Frage gefunden. Also Achtung, die Frage. Warum soll ich mich für etwas impfen lassen, was ich nicht habe? Ja, das wie mit Versicherung abschließen. Warum soll ich eine Versicherung abschließen, wenn es kaputt geht? Brauche ich doch nicht. Ja. Bin ich doof oder was? Warum soll ich ein Ticket kaufen, weil ich nicht kontrolliert werde? So sieht's aus. René, formulieren Sie die Frage um. Verstehe ich nicht. Verstehe die Frage nicht. Wenn ich einen Apfelbaum mit Apfelsaft gieße, ist es dann Kannibalismus? Oh, das ist ein schöner Übergang zum Witzbattle, finde ich. Absolut. Ja, besser wird's nicht mehr. Würden Katzen wirklich Whiskas kaufen? Katzen würden Whisky saufen, so heißt der Spruch eigentlich. Ach so. Und irgendjemand hat sich dann mal gesagt, Mensch, Whisky, Whiskas, ja. So war das damals. Oh Mann. Wenn ich an zwei verschiedenen Stellen Schmerzen habe, reicht es dann, wenn ich eine Schmerztablette nehme? So, die Aufwärmung habe ich schon mal vorgenommen. Ich habe heute das Witzebattle Warm-up gemacht. Das Niveau ist gesetzt. Ja, dann würde ich sagen, ist das ein super Übergang gewesen gerade. Dann fangen wir einfach mal an, oder? Marc, du bist doch hier immer derjenige, der vorprescht. Dann tue ich das dann, mal bitteschön. Tun. Ich bräuchte Äpfel für meinen Mann. Diese hier, sind die mit Gift bespritzt? Nö, das müssen sie schon selber machen. Ja. Ein Bioladengespräch. Genau. Ich möchte meine Witze für heute anteasern, passend zum Thema Corona ist vorbei, deswegen dürfen wir alle wieder ins Freibad. Deswegen gibt es von mir heute 3 Freibadwitze. Und Freibadwitz Nummer 1. Ey, kommst du mit ins Freibad? Ja, nee, ich hab Hausverbot. Was? Wieso denn ditte? Ja, ich hab ins Becken gepinkelt. Na und, hab ich auch schon gemacht. Ja, aber nicht vom Zehner. Sehr schön, sehr schön. Ja, ja. Das heißt übrigens nicht Bikini-Figur, sondern Sanduhr-Figur, ne? Also? Weil wir vom Schwimmbad reden. Okay, pass auf, mein erster Witz. Schatz, im Büro haben sie heute gesagt, dass ich so schöne Beine habe. Er darauf, ach, und von deinem fetten Arsch haben sie nichts gesagt? Nö, von dir war nicht die Rinne. Da möchte ich auch noch eine Erweiterung zu geben. Punkt- und Strichrechnung ist immer ganz wichtig, ne? Vor allem bei dem Satz, du hast den geilsten Arsch, weit und breit. Ja, genau. Eieieiei. Na, kurze Frage nur als mein zweiter Witz. Vielleicht kann der eine oder andere doch drüber schmunzeln, wenn ich frage, was ist wohl die kostbarste Flüssigkeit der Welt? Das ist der Beamtenschweiß. Ihr wisst ja, ich habe nichts gegen Beamte, die tun ja nichts. Gut. Mein zweiter Witz. Ein Mann steht im Freibad am Beckenrand und sagt, boah, gibt's doch nicht. Ey, ist ja unglaublich. Ey, krass. Kommt der Bademeister an und sagt, sagen Sie mal, was ist denn los? Ja, Herr Bademeister, können Sie sich nicht vorstellen. Gestern hat meine Frau schwimmen gelernt und heute taucht sie schon eine halbe Stunde. Nicht schlecht. Das ist ja so nach dem Motto, naja, obwohl nicht ganz. Ich hatte es jetzt trotzdem irgendwie, gestern verkaufe ich mein Auto, heute finde ich einen Parkplatz. Stefan. Ja, auch gut. Ja, ich schließe mich mal den Beamtenwitzen an. Und zwar, im Büro sitzen 2 Beamte gegenüber. Weißt du, wo mein Kugelschreiber ist? Ja, hinter deinem Ohr. Oh Mann, du machst nicht so kompliziert. Hinter welchem? Ja, gut. Das ist mal einer aus der Kategorie, hat man noch nie gehört. Sehr gut, gefällt mir. Innovative Witze, Stefan. Sehr gut. Ja. Neulich an der Imbissbude. Was ist denn da mit Ihrer Wurst? Mögen Sie die nicht? Nee, irgendwie nicht. Was ist denn damit? Na, die Zipfel, die sind irgendwie... Aber jede Wurst hat doch 2 Zipfel. Ja, schon, aber die hier sind wahnsinnig dicht zusammen. dem war seine Wurst wohl zu klein. Oder so auch Gott, anders ja. formuliert, ich habe ja schon viele Pommes gesehen, aber so wenig noch nie. Und weiter geht's. Okay. Schatz, das Auto ist kaputt. Echt? Was hat's denn? Na, Wasser im Vergaser. Hä, was ist denn für Quatsch? Wie soll da Wasser hinkommen? Wo ist das Auto? Ich guck mir das mal an. Im Pool. Klar. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, zur Abwechslung mal wieder ein Blondinenwitz. Hatten wir lange nicht mehr. Achtung, Ohren gespitzt. Gibt doch blonde Männer, nur zur Info. Ja. Man muss ja genderneutral sein hier, ne? Fragt der Chef die blonde Sekretärin. Schauen Sie doch mal bitte nach, was diese Woche so in meinem Kalender steht. Darauf die Blondine. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Soll ich weiterlesen? Okay. Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Hat Spaß gemacht. Achso, ich dachte, das wäre der Anfang des Witzes. Ja, na, wir haben ja die Zusatzwitze heute schon so mittendrin untergebracht. Ich würde deswegen heute auch keinen nachlegen. Ich hoffe, ihr seid nicht traurig. Aber und wenn ich doch, denke dann mal, schreibt uns das und bekommen, was ihr verdient habt. Bittet um mehr. Richtig. Genau. Betteln ausdrücklich erwünscht. Aber da bin ich jetzt so überrascht, dass es so plötzlich endet, das Wissbettel. So, Stefan wirft jetzt sein A4-Blatt weg, wo er sich die Reservewitze aufgeschrieben hat. Echt mal. Eine Stunde länger heute am Suchen gewesen, wa? Ja. Hatte ich schon erzählt, dass ich heute im Büro Tinnitus im Auge hatte? Tinnitus im Auge. Was hast du erzählt? Ich hatte Tinnitus im Auge. Du hast einen Tinnitus im Auge? Hab nur Pfeifen gesehen. Ja, warte mal, ich lass mir mal eben, bei denen fand ich letzte Folge ganz witzig, lass mir mal eben einen Kugelschreiber reingeben. Dankeschön. Also, dass die letzte Folge drüber lachen, fand ich lustig gemacht. Das war jetzt der Witz für die YouTube-Fraktion. Für die YouTube. Genau, den Podcast gibt es auch als Video und für die Leute, die den jetzt gerade als Video konsumieren, den Podcast gibt es natürlich auch so ganz klassisch auf Audio. Spotify. Ja, selbstverständlich. Google Podcast, Dingens hier, iTunes. Und so weiter und so fort. Ja. Amazon Music, Spotify. Alle bekannten Podcasts. Überall, wo es Sprachgedöns gibt. Sprachkultur. Ganz genau. Es gibt so noch Leute an der Straßenecke, die tauschen Audiokassetten mit unseren Podcast-Folgen. Haben wir neulich gesehen in Neukölln. Ja, ja. Ne? Und den Biesdorf. Gut, dann würde ich sagen, wir sind durch. Das war mal wieder ein sehr langer, aber sehr unterhaltsamer Podcast. Na, wenn du den geschnitten hast, Stefan, dann ist der nicht mehr lang. Ja, genau. Also da wird er nochmal kompakt sozusagen. Ne? Ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr dabei wart. An René und an Marc. Sehr gerne. War wieder sehr interessant. Und wir hoffen, dass auch euch diese Folge gefallen hat. Das war Folge 59 vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast aus Berlin. Noch 5 Folgen, dann gibt es Rente. 6. Ja, sozusagen. Ist das so? Okay. Dann würde ich mal sagen, wir handeln jetzt nach dem Motto, erst die Rechte, dann die Linke. Beide machen Winke, Winke. Also in diesem Sinne, euch schöne 2 Wochen. Der Karlauer. Und tschüss. Macht's gut. Tschüss. Wir hören uns natürlich. Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran! Und hier sind die Outtakes. Auf 0. Okay, 3, 2, 1. Wieso klatscht ihr eine Sekunde später? Ich glaube, es klatscht gleich. Amateurhaft, ey. Nicht mal klatschen können sie richtig. Oh, ich freue mich auf die Sendung. Ich bin irgendwie aufgeregt. Zu Recht. Ja. Türen auf. Ja, will mal, also ich meine, ich will mal einen Mann, der mit Worten umgehen kann. Ich muss mir noch schnell Witze raussuchen. Nein, war ein Witz. Ich wäre Krankenschwester bei der Heilsarmee oder bei der Bundeswehr. Ich wäre ein Fisch. Ich läg mich auf den Tisch. Ich gäbe meine Gräten her. Das wäre doch gar nicht schwer. Holladi, holladi, hollaho. Na, das wird eine Sendung. Sie fängt ja schon mal total unmusikalisch an. Achtung. Aufnahme läuft. Mach nochmal die Äuglein zu. Nicht so kneifen, locker. Und aus diesem Entspannungsmoment heraus legst du los. Und zähle innerlich bis 5. Jetzt hat er in meiner Ansage gesprochen. Jetzt muss ich nochmal anfangen. Also, ehrlich gesagt, mit euch beiden fühle ich mich manchmal wie eine Kuh auf der Wiese. Weil die Kuh ist ja auch den ganzen Tag von Pfosten umgeben. Ach so, bist du die Kuh oder was, ja? Nein. Drei Beamte sitzen im Büro. Wer arbeitet? Der PC. Nein. Naja. Zwei Beamte und ein Ventilator. Ja, das, den kenne ich auch. Gut, dann würde ich sagen, 5, 4, 3, 2, 1,